Neuntes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Zu den Ohren der verliebten Besuchiner war aus dem Kabinett längst schon bald ein sanftes Entenplätschern, bald ein wildes Spritzen und seltsames Gurgeln gedrungen. Plötzlich jedoch war alles still geworden und immer noch zeigte sich der Mosesow nicht. Hat er denn wirklich so viel mit diesen wortkargen Fürsten zu reden? Oder schlief er? Das konnte der Fall sein, denn die Reise musste ihn ermüdet haben. Oder las er vielleicht? Was konnte er lesen? Und was brauchte er zu lesen, wenn er selbst klüger war als alle Bücherschreiber? Aber während sie so grübelte, ging die Tür auf und auf der Schwelle erschien ihre Moschka mit einer Waschschüssel voll Seifenwasser. Er schloss die Tür nicht hinter sich, sodass Daria Nikolajewna ins Zimmer hineinsehen konnte. Ganz hinten am Fenster entdeckte sie die schmächtige Figur des Fürsten. Dicht vor ihm, etwas näher zur Tür, erhob sich der fleischige Torso der Mosesows. Beide, der Revisor und sein Sekretär, waren im Negligé. Bornowalokow in Beinkleidern und einem schneeweißen Hemde aus holländischer Leinwand, über das sich kreuzweise die zwei roten Streifen der seidenen Hosenträger legten. Sein kleines, blondes Köpfchen war glatt gekämmt und bemühte sich, es mit Hilfe einer Metallbürste noch mehr zu glätten. Der Mosesows Gestalt zeigte sich in ihrer ganzen plastischen Vollendung. Der Kragen seines Hemdes war aufgeknüpft und die weit über den Ellbogen aufgeschürzten Härmel ließen die muskulösen, dicht behaarten Arme deutlich erkennen. Mit diesen Armen hob der Mosesow ein langes russisches Handtuch, an dessen Enden rote Hähne gestrickt waren, und bearbeitete damit seine sich wild sträubenden, nassen Haare aufs Kräftigste. Aus der Energie, mit welcher der liebenswürdige Ismail Petrovich dieses Geschäft betrieb, ließ sich ohne weiteres erraten, dass die fröhlichen, machtvollen und ungenierten Fiorituren, die eben noch durch die geschlossene Tür bis in den Saal gedrungen waren, von der Mosesow herrührten, während Bornowalokow nur wie eine Ente zischen und plätschern konnte. Der Zurückkehrende Jaramoschka, welche die Tür zuschlug, zerstörte das holde Bild. Aber der Mosesow hätte genügend Zeit gehabt, um das Feld mit seinem Adlerblick zu überschauen, und er ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Hausfrau durch sein Erscheinen ohne den Fürsten zu erfreuen. Er warf schnell seinen weiten Mantel über seine höchst unvollkommene Toilette und stieß den armen Jaramoschka in einem Ohrpackend ins Vorzimmer hinaus mit den Worten: »Dass du deine Nase hier nicht zu zeigen wagst, bis ich dich widerrufen werde.« Dann schloss er die Tür zum Kabinett, in dem sich der Fürst noch befand, und setzte sich in seinem immerhin recht seltsamen Kostüm ungeniert neben die Hausfrau. »Hören Sie mal, Bisjukina, so geht das nicht, Herzchen«, fing er an und fasste sie ohne weiteres bei der Hand. »Sie haben Ihren Lausbuben gar zu sehr verwöhnt. Ich nannte ihn Ferkel, weil er dem Fürsten die Ärmel beplanscht hatte, worauf er mir: »Meine Mutter ist keine Sau, sondern eine Frau«, antwortete. »Daran sind Sie natürlich schuld. Sie haben ihn so emanzipiert, nicht wahr?« Und mit völlig veränderter Stimme fuhr er zärtlich fort: »Sind Sie es? Ja? Sagen Sie ja.« Dieses Ja wurde in einem Ton gesagt, der das Herz der Bisjukina erschauern machte. Sie begriff, dass die gewünschte Antwort gar nicht der gestellten Frage galt, sondern einer unausgesprochenen, deren heimlicher Sinn sie durch seinen Realismus geradezu erschreckte, und darum schwieg sie. Aber der Mosesow ließ nicht locker. »Ja oder nein? Ja oder nein?« drängte er mit wachsender Ungeduld. Zu langem Überlegen war keine Zeit. Die Bisjukina sah der Mosesow ängstlich an und begann schüchtern: »Ja, ich weiß nicht...« Aber der Mosesow unterbrach sie hart. »Ja«, rief er. »Ja, und damit genug. Weiter brauchst du mir nichts zu sagen. Gib mir deine Händchen.« Gleich auf den ersten Blick habe ich erkannt, dass wir zueinander gehören, und eine andere Antwort habe ich von dir nicht erwartet. Jetzt keine Zeit verloren. Beweise mir deine Liebe durch einen Kuss. »Wollen Sie nicht ein Glas Tee?« stammelte Daria Nikolajewna, als ob sie diese Worte nicht gehört hätte. »Komme nicht mit solchen Geschichten. Ich bin kein Teekessel, sondern ein Dampfkessel.« »Dann ist Ihnen Wein vielleicht lieber?« flüsterte Daria, sich von ihm losmachend. »Wein?« wiederholte der Mosesow. »Du bist süßer als Myrrhe und Wein.« Und damit zog er Madame Bisjukina an sich. Lass uns verschmelzen in seligen Kusse, flüsterte er und schloss Rotes Mündchen mit seinen Pferdelippen. Jetzt aber sag mir mal, warum bist du eine so rentinente Monarchistin? Fragte er unmittelbar nach dem Kusse, die Hand der Dame seinen Augen nähernd. Ich bin gar nicht Monarchistin, beteuerte Bisjukina hastig. Wem gilt denn deine Hoftrauer? Dem Maximilian von Mexiko? Und der Mosessow wies lachend auf die schwarzen Streifen ihren Fingernägeln, schob sie zur Seite und sagte, geh, wasch deine Hände. Darja Nikolajewna wurde feuerrot und war nah dran zu weinen. Sie hatte sonst immer tadellos sauberen Nägel. Sie eilte in das Schlafzimmer, wusch dort die Hände und kam lachend zurück. So, sagte sie, jetzt bin ich wieder Republikanerin. Ich hab ganz weiße Hände. Der Gast aber drohte mit dem Finger und meinte, der Republikanismus sei nur ein dummer Spaß. Was brauchen wir, uns um die Republik zu kümmern, sagte er. Man kann damit böse reinfallen, aber ich habe die fotografischen Bildnisse sämtlicher regierender Herrschaft mit. Soll ich sie dir zeigen? Soll ich sie dir schenken, dass wir sie hier an die Wand hängen? Ich hab sie ja selbst. Wo sind sie denn? Wohl versteckt? Hä? Ich schwör's beim Satan selber, dass ich's erraten habe. Du erwartest unseren Besuch aus Petersburg und um mit deinem Liberalismus zu prahlen, hast du sie versteckt. Dumm ist das, mein Töchterchen, sehr dumm. Bring sie mal fix her, ich häng sie dir wieder auf. Die ertappte Einnehmersfrau wurde wieder bis an die Ohren rot, holte aber die eingerahmten Bildnisse aus dem Tischkasten heraus und brachte auf Dermosessows Befehl Hammer und Nägel, worauf der Gast sich gleich in die Arbeit machte. »Ich denke, wir bringen sie gleich hier an diese Wand an«, sagte er mit dem Finger durch die Luft fahrend. »Wie Sie meinen?« »Was nennst du mich immer noch Sie, wenn ich dich duze? Du sollst du sagen.« »Die hat alle mein Mann gekauft.« »Sehr richtig von ihm, dass er die Obrigkeit hochachtet. Die Herren Minister hängen wir alle hier unten, nebeneinander auf. Her damit.« »Wer ist das?« Gortschakow, der Kanzler. Ausgezeichnet. Er hat Russland gerettet. Sehr nett von ihm. Dafür wird er als Erster aufgehängt. Als alle Bilder an der Wand befestigt waren, ergriff der Mosessow die rechte Hand der Bisjukina und drückte sie an seine Brust. Nicht wahr? Ich habe ein heißes Herz, fragte er, ihre Verlegenheit ausnutzend. Aber Darja Nikolajewna riss ihre Hand los und erwiderte zornig. Sie werden aber zu frech. Zu frech, ganz und gar nicht, zu. Sondern gerade, wie sich's gehört, spottete der Mosessow und legte den anderen freien Arm um ihren Leib. Sie sind ein ganz unverschämter Mensch. Sie vergessen, dass wir uns kaum kennen, schrie Darja Nikolajewna entrüstet und riss sich von ihm los. Ich bin nicht unverschämt und ich vergesse auch nichts. Der Mosessow ist bloß klug, schlicht, natürlich und praktisch. Weiter nichts. Der Mosessow denkt einfach so, wenn du ein vernünftiges Frauenzimmer bist, dann weißt du, warum du mit einem Mann so intim redest, wie du mit mir geredet hast. Weißt du aber selber nicht, warum du dich so benimmst, dann bist du eine Gans und es hat keinen Sinn, dich schonend zu behandeln. Madame Bisjukina wollte natürlich klug sein. Sie sind sehr schlau, sagte sie, das Gesicht abwendend. Schlau? Was braucht's hier Schlauheit? Ja, wenn du mich liebst oder ich dir gefalle. Wer hat Ihnen denn das gesagt, dass ich Sie liebe? Lass doch das flunkern. Nein, ich rede die Wahrheit. Ich liebe Sie gar nicht und Sie gefallen mir nicht. Nicht im geringsten. Quatsch, keinen Blödsinn. Du liebst mich nicht. »Nein, lass dir mal ganz was anderes sagen. Ich fühle dich und verstehe dich und will dir offenbaren, wer ich bin, aber nur, wenn wir ganz allein und ungestört sind.« Darja Nikolajewna schwieg. »Verstehst du, wie ich es meine? Damit wir einander ganz kennenlernen, müssen wir mal zusammenkommen, ein Rendezvous, verstehst du? Natürlich zu politischen Zwecken.« Darja Nikolajewna schwieg wieder. Der Mosessow seufzte, ließ ihre Hand leise los und sagte, »Oh, ihr Weiber im heiligen Russland, und ihr wollt es noch dem Polinen gleich tun. Nein, meine Lieben, mit denen nehmt es noch lange nicht auf. Gebt den Ismail Dermosessow eine Poli. Sie würde nicht von ihm lassen und in Gemeinschaft mit ihm den Arad auf den Kopf stellen. Die Polinnen sind ganz was anderes, sagte Darja Nikolajewna. Warum? Sie lieben ihr Vaterland und wir hassen unseres. Was ist denn da dabei? Die Feinde der Polinnen sind also alle Feinde der Unabhängigkeit Polens und eure Feinde sind alle russischen Patrioten. Das ist wahr. Nur, wer ist also hier dein schlimmster Feind? Nenn ihn mir und du sollst sehen, wie die ganze Schwere der Hand der Mosessow spüren wird. Ich habe viele Feinde. Nenn mir die schlimmsten, die allerschlimmsten. Die schlimmsten sind zwei. Die Namen dieser Unseligen, die Namen. Der eine ist der hiesige Diakon Apchilla. Er sterbe, der Diakon Apchilla. Der andere ist der Propst Barroso. Wie dem Propst Barroso? Hinter ihm steht die ganze Stadt, das ganze Volk. Nun, und was tut das? Der Mosessow kennt die Obrigkeit und fürchtet daher keine Stadt und kein Volk. Die Obrigkeit ist nicht sehr gut, auf ihn zu sprechen. Nicht gut zu sprechen, umso leichter kommen wir ihm an den Kragen. Jetzt aber merke dir nur Folgendes. Gewinn mich lieb und werde mein Herodias. Madame Bisjukina küsste ihn ohne Bangen. Das war ehrlich, rief der Mosessow. Und nachdem er sie ausgefragt hatte, was sie von ihren Feinden der Barossa und Apchilla zu leiden gehabt, drückte er lächelnd die Hand und ging in sein Kabinett zurück, wo sein Gefährte die ganze Zeit über geblieben war. Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.